Fanboys. Heute mit dem Tobi. Guten Morgen und mit dem Marcel. Guten Morgen und mit dem Martin. Guten Morgen. Ja, wir nehmen heute mal morgens auf, aus Gründen. Das hast du übrigens gar nicht irgendwie in die Agenda geschrieben, das sollten wir aber auch erwähnen. Aber Richtig. Ja, wir nehmen morgens auf aus Gründen, deswegen haben wir euch mit guten Morgen begrüßt. Nicht erschrecken, auch wenn es bei euch nicht morgen ist. Mit diesem langen, komplizierten Einleitungssatz gehe ich über zum Zahlenfakt, der themenrelevant ist dieses Mal ja, wieder. Ja, natürlich. Wie es ja lange schon Tradition ist, ist der Zahlenfakt relevant. Die Stanford University. Naja, also es kommt auch schon vor, dass er nur peripher themenrelevant ist. Und diesmal haben wir tatsächlich zwei. Also ungefähr seit 4 Folgen ist er themenrelevant. Okay, lange Tradition, ich verstehe. Da vielleicht noch der kleine Hinweis. Hört euch bitte nochmal diese Folge an, die Martin letztes Mal erwähnt hat. Die ist sehr lustig, weil da lauter Spiele angekündigt werden, die in ferner Zukunft kommen, also vor einem Jahr. Ja. Unter anderem Abzu. Genau. Und auch Orient the Blind Forest. Ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch gespielt hat, denn das gibt gespielt. Es nur für Xbox. Und PC. Ja. Und PC, ja, das ist ja immer die Kombination, die für mich dann irrelevant ist. Okay, zum Zahlenfakt. Die Stanford University hat unter der Kursnummer EE267 einen Kurs zu Virtual Reality gemacht. Ja. Und zwar im Frühling. Und Virtual Reality wird eine große Rolle spielen in dieser Sendung. Ja, also zumindest eine, ja. Zwei kleine Rollen spielen. Zwei Rollen spielen. Wird eine Rolle spielen. Aber mehr verraten wir noch nicht. Mehr verraten wir nicht, das ist ja alles schrecklich geheim. Ist ja nicht so, als könntet ihr in den Shownotes schon gucken, um was es geht. Genau. Gut. Kommen wir am Anfang zu Apple News, die ja ursprünglich mal Kern dieser Sendung waren, dann aber immer seltener wurden, gefühlt. Naja, egal. Ich habe auf Apple Insider gelesen, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass Nvidia irgendwie zusammen mit Apple an neuen Dingen TM arbeiten will, weil die haben nicht eine Stelle ausgeschrieben für einen Engineer, der eben an exciting new Apple Products arbeiten oder helfen soll. Und es wird jetzt eben überlegt, macht er vielleicht was für das neue MacBook Pro oder sonstige neue Sachen. Fürs neue MacBook Pro wäre so ein bisschen arg spät dran, aber keine Ahnung, weiterhin Treiber pflegen oder so ist natürlich immer eine Option. Nvidia macht die Treiber für die OLED-Leiste. Genau. Ja. Das ist das Exciting Backlight von der Tastatur. Die ist Hardware Accelerated. Ja. Übrigens, diese OLED-Leisten-Sache, da habe ich, da hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass das nahezu confirmed ist. Ja, aber da muss ja eigentlich nichts mehr zwitschern heutzutage. Stimmt, die Rumors sind eh alle stimmt true. Stimmt eh immer ja. Alles. Aber ja, ich erzähle euch nachher, was da war. Aber es ist niemand, den unsere Hörer kennen, insofern bitte keine Gerüchte dahingehend. gut. Ja, aber es wäre ja schön, wenn Nvidia irgendwie neue Dinge machen würde für Apple, was ja bedeuten würde, dass dann potenziell vielleicht auch mal wieder die Grafik-Power so ein bisschen ansteigt. Das andere Gerücht jetzt, was nicht MacBook Pro ist, ist, dass sie eben an dem neuen Apple-Display irgendwie mitschrauben, wo ja gerüchtehalber auch eine Grafikkarte mit drin ist, dass du quasi dein MacBook Pro an das Display anschließt und dann eine schnellere Grafikkarte hast über Thunderbolt. Oh. Mal gucken. Interessant. Ja. Aber so insgesamt, ich warte jetzt schon sehr auf neue MacBook Pros und werde langsam ungeduldig und nun ja. Mein altes MacBook Pro geht langsam den Weg alles Irdischen und lüftet sehr viel und man könnte das glaube ich nochmal, aber ja, wenn jetzt eh neue kommen, dann bin ich auch im Markt für ein neues. Ja, da wird es halt natürlich wieder spannend, ob die kleinen MacBook Pros auch Grafikkarten bekommen oder ja. Oder ob man die blind benutzt, nein. Die was? Oder ob man keine Grafik sieht. Ach so, ja, genau. Genau. Ja. Sie kommen ohne Display, einfach nur so Tastatur. ohne, nur mit Haptik-Feedback. Genau. Nein, ja, ich denke jetzt gerade die ganze Zeit drüber nach und so ein Display mit eingebauter Grafikkarte ist vielleicht eine ganz coole Lösung für Mac-Benutzer, weil entweder du stellst dir die Mac Pro Mülltonne auf den Tisch oder unter den Tisch, die hat aber dann auch nicht die Grafikpower, oder du hast wie jeder normale Mac-Benutzer einen Laptop. Ja. Und dann zu sagen, okay, ich will aber spielen und dann kaufe ich mir einen Monitor, der mir das Spielen ermöglicht, ist eine ganz cooler Kompromiss, weil so die Grafikpower in portable Geräte reinzwängen, das ist immer ein Problem, was man an den Gaming-Laptops sieht, weil das sind diese 17 Zoll Monster, die dann schon beim Booten des Lüften anfangen, wie blöd. Und das will halt Apple nicht. Die wollen dünn und leicht sein. Und deswegen Grafikpower in Laptops ist schwierig. Dann so das Add-on mit Grafikpower dazu kaufen und gleich einen größeren Schirm haben für daheim, das ist eine ganz, klingt weniger absurd auf den zweiten Gedanken. Also ich weiß nicht, wenn die beim Laptop den Headphone-Jack rausmachen, dann haben die doch bestimmt Platz genug für eine Grafikkarte. Ich wollte gerade jetzt anmerken, dass es ja diese Art von Kategorie oder Produktkategorie jetzt gibt, weil es gab ja diesen großen Kickstarter für The Wolfie, also Wolfe schreibt sich das. Die wollten eine externe Grafikkarte machen, quasi so ein Brushed Metal Gehäuse, das du halt per Thunderbolt 2 anschließt. Und waren dann irgendwie auch schon irgendwie 20 und ein paar Tage ins Projekt rein und hatten von ihren 50.000 ursprünglichen Goal 320.000 schon gesammelt. Aha. Alles wirkte gut. Und dann stellten sie irgendwie fest, dass ihnen ja gar nicht so sicher ist, irgendwie Thunderbolt 2 Zertifikationen zu bekommen. Und deswegen haben sie es jetzt gecancelt. Oh, das ist so traurig. Ja. Nun ja, mal sehen, wo da die Reise weiterhin geht, aber die haben auf jeden Fall diesen Kickstarter jetzt mal eingestampft. Okay. Nun ja, aber Apple hätte ja diese Probleme nicht. Gut, ich meine, kann man machen, wenn man über 600% gefundet ist, damit rechnen, dass die wiederkommen, ja. Das geht schon. Ja. Ah, das ist schon ein krasser Move. Ja, die nächste Nachricht auf unserer Agenda ist dann auch so peripher Apple related sogar. Ich habe mir nämlich die Tage, ich glaube es war vorgestern, die Präsentation angeguckt von DJI. DJI kennt man als den größten Drohnenhersteller. Die machen diese Phantoms, also die Phantom 3 und die Phantom 4, die ja für, also wenn ihr schon mal in einem Video einen Drohnenshot gesehen habt, irgendwie, dann war das wahrscheinlich eine DJI-Drohne. Und die hatten eine Keynote, die haben sie tatsächlich auch sehr, sehr appelig gemacht, so. Also das, man merkte deutlich, sie sind von frühen Steve Notes irgendwie inspiriert. Und die haben eine neue Drohne vorgestellt, die irgendwie absurd klein zusammenfaltbar ist und im Wesentlichen halt alle Feature hat, die bis jetzt die Top of the Line Phantom Pro 4 hatte. Und also erstmal war ich total geflasht von diesem Ding und hatte sofort diesen Impuls, oh, muss ich haben, obwohl ich gar keine Verwendung dafür habe. Aber ja. Und die Apple News ist, dass sie einen Hands-on tatsächlich organisieren, wo man sich das Ding angucken kann in Apple Stores. Was ich auch interessant fand, dass Apple da mit DJI zusammenarbeitet und denen quasi ihre Läden zur Verfügung stellt, um da ihre Produkte anzupreisen. Mhm. Und der hat ja irgendwie dreimal gesagt, dass man dann mit den knowledgeable Apple Employees im Apple Store sprechen kann über die tollen Drohnen. Aha. Ob ich mir auch dachte, so, ja, wenn das jetzt in Berlin wäre, dann ja. Da muss man ja froh sein, wenn man nicht beschimpft wird, weil irgendwie alles so drunter und drüber geht in dem Laden. Der hat so ein bisschen Kapazitätsprobleme. Nun ja. Immerhin habt ihr jetzt einen, also. Ja, aber es ist halt irgendwie, Termin bekommen halt trotzdem keinen. Ja, das ist hier in München natürlich ein bisschen entspannter. Ja. Dadurch, weil es zwei Läden gibt. Ja. Zum Beispiel fährst du ein bisschen raus und kriegst einfach einen Termin. Nun ja, aber soweit sind wir hier noch nicht. Aber die Drohne, guckt euch das mal an, falls ihr irgendwie, falls euch das interessiert. Das ist echt krass, wie klein die Viecher mittlerweile sind. Und was sie sieht auch sehr insektoid aus, muss ich sagen, so zusammengeklappt. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil sie kostet trotzdem 750 Steine und zusammenklappen ist immer, du hast mehr bewegliche Teile, als du musst. Also ich weiß nicht, ob die, wenn dann da irgendwas scheppert oder wackelt oder auseinanderbricht, weil es klappbar ist, dann denke ich mir, ja, so Hosentaschenformat ist es nicht, für jedermann ist es nicht vom Preis her. Ich sehe noch nicht den krassen Vorteil an dem Klappbarsein. Ich meine, natürlich ist sie viel portabler dadurch. Ja, das also ist schon halt wahr, gedacht für Leute, die halt die große Drohne irgendwie jetzt schon rumgeschleppt haben und damit ein echtes Portabilitätsproblem haben und die können halt das Ding jetzt einfach in den Rucksack werfen. Also es ist schon und preislich haben sie halt irgendwie auch tatsächlich nach unten nochmal einen Schritt gemacht. Das Ding kostet wesentlich weniger als die 4. Die 4 kostet, glaube ich, 1200 oder so und die Drohne alleine kostet jetzt, also die Mavic Pro heißt sie, kostet irgendwie $750 oder sowas. Also schon, ja. Ja. Interessante Technologien und Fortschritte. So auch bei Snapchat. Die Firma, die jetzt nicht mehr Snapchat heißt, sondern Snap Inc. Die machen jetzt nicht mehr nur noch Snapchat, sondern wollen jetzt auch Hardware machen. Ja. Ja, Google nämlich Glasses. Brillen. Snapchat Glasses. Mein erster Gedanke war, ist denn schon April? Ich finde dieses, das ist auch in seiner Greislichkeit kaum zu überbieten. Also das sieht für alle, aus wie aus einem 20er-Jahre-Film, diese also Sonnenbrille. Ich finde, die Google Glass überbietet es noch. Für alle Hörer jenseits des das Weißwurst-Äquators. Weißwurst-Äquator. Greislich bedeutet in dem Fall hässlich. Ja, also total schier. Ja. ja, aber guckt euch das an, dass also diese Brille ist wirklich modisch interessant, muss man sozusagen. An sich die Features klingen aber durchaus nicht schlecht. So, also für Leute, die viel Snapchat benutzen, so diese Video aus der eigenen Perspektive aufnehmen. Schon eine coole Sache. Irgendwie, sie verkaufen es halt als, ja, das ist so ein Toy, das wir jetzt machen, so ein bisschen wie Apple halt den Apple TV auch positioniert hat. So, bitte nimmt uns nicht so ernst, weil wenn es schief geht, dann ist es irgendwie kein großer Verlust und wenn es erfolgreich wird, dann können wir uns das trotzdem auf die Fahne schreiben. Aber so, also an sich, diese Idee von First-Person-Video, die noch dazu ja rund sind, also kreisförmig, die aufnehmen, was den Vorteil hat, dass du dann, wenn du sie auf dem Telefon anguckst, das Telefon drehen kannst und immer einen Ausschnitt siehst quasi. Aber an sich ist diese Idee schon interessant, aber diese Brillen, ich weiß noch nicht, ob man sich die aufsetzen will. Ja, sie sind schon sehr, sehr hässlich. Ja. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zu Google Glass? Also der Funktionsumfang ist geringer und spezifischer auf Snapchat zugeschnitten. Genau. Aber ansonsten, du kannst halt 10 Sekunden Videos damit aufzeichnen. So Punkt. Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Google Glass so verhasst war. Also das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht so recht, was der Grund war, warum Google Glass so verhasst war. Also in Deutschland, ja, ist es dieses Videoaufzeichnung-Feature gewesen. Ich denke, international war das auch schon so ein, das ist aber viel zu dorky und du siehst Dinge, die ich nicht sehe und so. Also das war schon auch ein Faktor irgendwie, dieses du guckst jetzt mich gar nicht an, sondern du liest irgendwie einen Artikel in deinem Google Glass-Ding. Oh. Also da kam schon mehr zusammen und vielleicht, also mal sehen, wo das hingeht. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Leute benutzen. Und ja, keine Ahnung, ob das dann ähnlich schlechtes Feedback bekommt wie Glas. Ja, I don't know. ist halt eine Spielerei. Man darf das nicht als mehr sehen, dann ist es, glaube ich, witzig. Vermutlich. Spielerei für $130. Brillen, guter Stichpunkt. Ich habe nämlich noch einen lustigen Artikel über eine Firma namens Occipital, also so wie der Hirnlob, wie heißt das auf Deutsch? Hirnlappen, ja. Der für die fürs Sehen, glaube ich, zuständig ist, würde Sinn machen. Ich glaube, ja. Die machen Hardware für, also die machen quasi gar nicht selbst Hardware, sondern die machen so OEM-Hardware für Virtual Reality Headsets. Und haben jetzt ihre Hardware noch ein bisschen vorgestellt und ein Developer-Kit mit dem Kram, den sie potenziell in andere VR-Headsets einbauen könnten, rausgebracht. Ist deswegen interessant, weil dieses Development-Kit auch mit iPhones zusammen funktioniert und so eine Art Mixed-Reality-Experience mit iPhone möglich macht. Sprich, du hast so eine Brille, die du schnappst, die schnallst du dir vors Gesicht. Vorne an dieser Brille dran kleben Sensoren und eine Kamera. Und dann siehst du quasi trotzdem deine Umgebung und kannst halt beliebig viel von dieser Umgebung durch virtuelle Dinge ersetzen oder augmentieren. Und diese Sensoren erkennen noch dazu relativ gut, so zumindest die Werbung, die Hindernisse im Raum und die Tiefeninformationen und können da quasi entweder die Dinge in deiner Wohnung in das Spiel einbauen als Objekte oder umgestalten als Objekte, dass du eben nicht dranläufst. Mhm. Oder halt, wenn sie ausblenden, können sie trotzdem, sobald du dich in die Nähe dieser Objekte gibst, warnen, dass da in der echten Welt was ist und du da nicht weiterlaufen solltest. Das Video sieht sehr interessant aus. Keine Ahnung, ob das in echt auch so gut funktioniert. Aber jetzt eine interessante Richtung, in die VR auch gehen kann, glaube ich. Weil so die große Geschichte mit der Room Experience ist ja immer noch, dass du dieses dicke Kabel aus dem Rücken hast. Und wenn du da auf Handys setzt, die ja immer schneller werden, dann könnte da in mittelnaher Zukunft das interessant werden. Ja, das stimmt schon. Also dass man am Headset immer angehängt ist, das bei VR schon so ein ziemlicher Pferdefuß. Ja, wobei ich denke, wie lange es gedauert hat, bis die Grafiktabletts kabellos geworden sind. Das ist jetzt ein Jahr her und Grafiktabletts gibt es schon seit über 20 Jahren. Naja, aber wenn du halt sagst... VR-Headsets ja auch. Stimmt. Da zurück. Ja, also ich glaube auch, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn du kein Kabel mehr hast. Ja. Gut. Und dann sind wir beim VR und bei VR, da denken wir auch gleich an Donald Trump. Nein, wir denken an Palmer Luckey. Ja, ja, klar, das ist doch der Typ, der Oculus gegründet hat. Ja, ich habe mal schon mal vorgelesen. Wenn Donald Trump Oculus gegründet hätte, dann wäre er pleite gegangen damit. Anyway, sorry, zurück auf die Schienen. Ja, Palmer Luckey war letzte Woche in der Presse, weil rausgekommen ist, dass sich er als Founder und Geldgeber eines nicht wirklich eines PACs, also kein Political Actual Committee, sondern einfach nur eine Foundation engagiert, deren großes Ziel ist, Nimble America said it's already proven that shit posting is powerful and meme magic is real. sie haben sich auf die Fahne geschrieben, im Internet Arschlöcher, also Trolle zu sein, und damit Trump irgendwie zu fördern. Mit seltsamen grünen Fröschen und diversen anderen schlimmen Memes. Und es ist ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen, zu Recht. Ja, ich habe so auf Twitter das so ein bisschen mitgekriegt, dass plötzlich haufenweise VR-Entwickler gesagt haben, wir entwickeln jetzt nichts mehr für Oculus, wenn der nicht zurücktritt. Ja, also die meisten davon sind jetzt irgendwie nicht große Nummern gewesen, dass man wirklich gesagt hat, sondern halt irgendwie kleine Entwickler eher. Aber Polytron und Kokomori, irgendwie so, die Super Hypercube machen, über das wir hier auch schon mal gesprochen haben, die haben auch gesagt, wir haben jetzt irgendwie keine Lust mehr für Oculus zu entwickeln. Und ja, das ist finde ich gut, ist deren gutes Recht. Ich bin auch mittlerweile eher unzufrieden damit, damals diese Firma gebackt zu haben auf Kickstarter. Ja, das kann ich gut verstehen. Also es geht nicht bloß darum, dass er nur Trump wählt oder so oder nur dahinter steht, sondern ja, also auch diese Anbindung an die Alt-Right-Szene. Ja. Er hat sich halt irgendwie tatsächlich für diese Foundation mit Milo zusammengetan und also da ist wirklich der übelste Trollsumpf am Start. Mhm. Und mit Troll meine ich immer Arschloch, das muss ich immer dazu sagen. Man sollte das nicht so verharmlosen. Ist ein schrecklicher Sumpf am Start und ja, ekelhaft im Prinzip einfach nur. Mhm. Ja, also ich finde es schon erschreckend, was man so mit einem Kickstarter auslösen kann. Ja. Also wo das Geld dann hinfließt, ja. Jahre später. Da ist mir dann lieber so ein gescheitertes Kickstarter-Projekt lieber. Stimmt. Wo so man sein Geld nicht zurückkriegt ja. und der Kickstarter-Mensch dann einfach mit dem Geld abhaut, als jetzt, ja, dadurch. Ich meine, die Verbindung Oculus Rift und Trump ergibt ja auch total Sinn, denn die Flucht in die virtuelle Realität wird ja danach sicherlich noch wichtiger werden. Ja. Also ich glaube, die Verkäufe von den Virtual Reality Headsets werden nächstes Jahr stark nach oben gehen. Aber vielleicht. Zu Pamelaki kurz noch anzumerken, er hat nach diesem Artikel im Daily Beast, wo das eben rauskam, erstmal gesagt, ja, nee, er hat da irgendwie ja nur kurz mal Geld gegeben und er ist gar nicht Mitfounder. Und er in Wirklichkeit unterstützte ja die Libertarian Party, woraufhin aber dann Videos aufgetaucht sind, wo Pamelaki auf Trump-Rallies irgendwie in Kameras spricht. Und das wirkte dann irgendwie alles nicht so authentisch, was er da gesagt hat. Insofern, ja, er reitet sich gerade immer tiefer in die Scheiße rein, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht so als Nebenbemerkung, weil es jetzt gerade eine Woche her oder eine halbe Woche her ist. Wir hatten das erste Fernsehduell zwischen Clinton und Trump. Ja. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich meine, es ist, glaube ich, mittlerweile auch völlig egal, was Trump sagt, weil alles, was Trump sagt, ist toll. Mhm. Für seine Anhänger und ja, inhaltlich ist es ziemlich wurscht. Was ich ganz spannend fand, so aus einer Außenperspektive, war, dass man sich jetzt für den Irakkrieg rechtfertigen muss. Mhm. Und dass Trump auch sagt, wie bescheuert der Irakkrieg war, der ja von einem gewissen Republikaner in alle Richtungen aus. George W. Bush. Der war aber letztens auf Bildern zusammen mit Obama zu sehen. Ja, also ich finde es halt bloß sehr erstaunlich, wie sich da alles komplett verdreht hat. Und mal abgesehen davon, dass irgendwie Gefühl hatte, dass damals schon klar war, dass der Irakkrieg eine blöde Idee war, war es natürlich auch die Stimmung im Land so, wenn du das gesagt hast als Politiker, dann warst du draußen. Aber ich glaube nicht, dass das Auswirkungen über Trump haben wird. Ich glaube, dass sich der nächste republikanische Kandidat nicht mehr für den Irakkrieg rechtfertigen wird. Du gehst immer davon aus, dass es einen nächsten Kandidaten gibt. Ja. Also, dass es danach die Republikaner noch gibt. Was ich schon wirklich interessant an dem Phänomen Trump finde, ist, dass seine Positionen eigentlich zu 80% nicht republikanisch sind. Zum Freihandel, nicht konservativ zumindest. Republikanisch ist ja was potenziell im Wandel steht. Ja, sowas kann sich natürlich ändern. Ich meine, die Demokraten waren ja auch ziemliche Arschlöcher vor ein paar Jahrzehnten, die sich für die Rassentrennung eingesetzt haben. Yep. Aber ja, also es ist wirklich gerade alles sehr, sehr erstaunlich und wir leben in einer postfaktischen Welt. Mhm. Ja. Mal sehen, wie das weitergeht. Wir haben ja noch zwei Debatten vor uns und ja, die Zahlen sehen momentan nach wie vor nicht gut aus. Mal kurz hier die Seite aufmachen. Sie sehen wieder minimal besser aus als vor der Debatte. Ja, wir sind halt jetzt bei 56-43 Wahrscheinlichkeit laut. Ja, und das ist jetzt nicht unbedingt. Sind jetzt nicht unbedingt Werte, wo ich russisch Roulette spielen wollen würde. Nein, definitiv nicht. Gut, dieser Politikteil wird Ihnen präsentiert von Fanboys. Solange wir noch drüber reden dürfen. Ja, solange wir noch dürfen, sprechen wir ein bisschen über Politik. Was uns auch gleich zum nächsten Punkt bringt, nämlich, nee, nicht wirklich. Es geht nicht wirklich um Politik, aber es geht um Finanzpolitik vielleicht. Nämlich Twitter will sich ja verkaufen, Gerüchte halber seit einer Woche mal wieder. Anfangs hieß es irgendwie, ja, Google oder irgendwie Salesforce. Ich habe noch Microsoft gehört. Microsoft ist auch im Rennen. Und die meisten. Am interessantesten fand ich bis jetzt Disney, was wohl auch Wunschkandidat der Twitter-Führungsriege sein soll, wenn man den Gerüchten glauben darf. Stell ich mir interessant und lustig vor, wenn Disney Twitter kauft. Disney. Es ist so seltsam. Es ist, als ob bei Amazon jemand eine Zeitung kaufen würde. Ja. Das passt nicht zusammen. Du Troll. Ja, Disney ist ja, sind nicht nur die mit der Maus, sondern die haben ja durchaus so einiges an Medienkonzernen. Mhm. Die kaufen ja auch unglaublich viele YouTube-Netzwerke und so Kram auf. Mhm. Sprich, die sind jetzt, es wäre jetzt nicht der erste, also es würde nicht komplett aus dem Portfolio von Disney fallen, wenn sie Twitter kaufen. Aber allein dieser Gedanke von jetzt twittern wir alle für die Maus, den finde ich interessant. Gut. Mit dieser Kurzinformation, die eigentlich auch ganz wenig Fakten enthält, wie das ja in unserer postfaktischen Welt zunehmend so ist, kommen wir zum Konsum. Ich möchte noch eine Sache aus dem Artikel zitieren. Twitters Marktwert ist gerade 16 Milliarden. Ja. Und das ist unglaublich. Ja, aber das ist halt irgendwie auch so, hat sich jemand ausgedacht im Prinzip. Ja, ne? Aber es ist so, what the hell? Hm. Inwiefern findest du das unglaublich? Ja, weil das so... Die haben ja nichts. Die da läuft so ein bisschen Werbeeinnahmen und also dass die irgendwie Profit machen, das kann ich mir nicht vorstellen im Moment. Und die sind so ein klassisches Einhorn, so die Venture Capital bis dort hinaus und noch kein Geschäftsmodell, aber sind der Riesenerfolg. Also so die Twitter ist halt so eine Riesenblase und wie groß die Blase ist. Ich glaube, das ist das, was mich erstaunt. Wie groß diese Blase ist, dass da 19 Milliarden, also es gibt Firmen, die verkaufen Krane und die haben tonnenweise Stahl irgendwie rumstehen und das kannst du alles anfassen und verkaufen und zwar nicht essen, aber was damit machen und die sind nicht ein Bruchteil von Twitter wert. Hm. Ich finde es interessant, wie Twitter es schafft, sich immer so zu positionieren, als würden sie jetzt gerade das neue Ding machen. Gerade ist es ja so, wir machen jetzt Video, was wohl auch so eines der Gründe ist, warum die Leute an Übernahmen interessiert sind, damit sie irgendwie eine Videoplattform haben, weil Video ist jetzt das große neue Ding und alle müssen jetzt Video machen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Präsidentschaftsdebatte über Twitter live gesehen. What? Da war ich super überrascht. Also es hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann bin ich auf YouTube umgestiegen. Aber das fand ich sehr spannend, dass das geht. Also ich war total überrascht, weil ich war in meiner Twitter-App. Und das Zweite war, das war natürlich genial, dann gleich den Twitter-Stream dazu zu sehen. Ja. Irgendwie, wie es schon immer Sinn gemacht hätte, aber... Ja, also an sich, ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist oder so, aber ich finde es interessant, wie Twitter da immer so Sachen reinpatcht, um jetzt irgendwie gerade relevant zu sein. Also das kann ich ganz gut. Ja, das Interessante ist, also gesellschaftspolitisch sind sie ja relevant. Ja, ja. sie sind vielleicht finanziell nicht relevant. Und ich, ja. ich frage mich immer, spielt es überhaupt keine Rolle in der Bewertung, welchen Nein. Hebel du mit so einer Plattform auch hast? Nein, im Kapitalismus spielt es keine Rolle, ob du gesellschaftlich relevant bist. Weil, also je nachdem, an wen Twitter geht, das kann auch sehr gefährlich sein. Ja. Ich meine, man merkt das auch bei Facebook manchmal. Ja. Also ich, was einem halt auffällt, ist, dass beide Plattformen, dass da ganz klar der gesellschaftliche Wandel auch zu sehen ist. Mhm. Also gerade wenn du auf Twitter die Suche mal benutzt zu bestimmten Hashtags, das ist halt mittlerweile so, da wirst du mit diesem ganzen postfaktischen Scheiß zugeschissen. Hm. Das ist die Echo-Chamber per se. Also du kommst da sofort in so eine Verschwörungstheorie-Mühle rein, hm. wo die Leute ihren Kram dann auch reproduzieren. Und in Facebook ist es natürlich noch schlimmer, weil diese Filterblase noch viel geschlossener ist. Die hat ja da schon fast Stahlwände. Ja. Ja, ich weiß nicht, also Filterblase halte ich immer für einen schwierigen Begriff, weil also das kann was Gutes und was Schlechtes sein. Aber ich weiß, was du meinst, ja, sehe ich auch so. Naja, die Sache ist halt die, du gehst auf so eine Plattform drauf, sagst dreimal deine Meinung und die wird dann ab da zu Tode verstärkt. Hm. Ja. Also Meinungen in eine Richtung monoton verstärken ist meistens nicht gut. Ja, und es kommt halt mit so einem Gefühl, das ist ein Newsportal rüber. Stimmt. Ja, das ist bei Twitter ja nicht ganz so. Ja, bei Twitter hast du halt ganz oft noch so dieses klare, hier, ich twitter was und linke dann nach außen und das ist auch wirklich außen. Ja, ja. Das immerhin. Stimmt, Twitter hat einen Außen, das ist der große Unterschied zu Facebook wahrscheinlich. Ja. Und Facebook ist halt wie der T-Online-Browser das Internet oder AOL früher. Ja. Ja, naja. Naja, wir wollten, bevor ich jetzt zum Konsum nochmal überleite, noch kurz erwähnen, dass man den Tobi live sehen kann am Wochenende. Ja, stimmt. Es gibt dann diese deutsche Mac-Konferenz, Mac- und iOS-Konferenz, die heißt Macoon und ist in Frankfurt jedes Jahr. Ja, und hat übrigens nichts mit Huhn zu tun, sondern schreibt sich OU. Also Mac. Womit hat es denn dann zu tun? Ich glaube, das ist eine Apfelmarke, eine Apfelsorte. Ah. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich google das mal, erzähl derweil weiter. Ja, das ist schnell erzählt. Ich habe da einen Talk, mache ich über Usability und was man Usability-technisch von der Spieleentwicklung lernen kann. Ja, und ich denke mal, dass da Carcassonne und so weiter durchaus dann auch drin vorkommen und genau. als Beispiele und ich meine, da an Carcassonne habe ich ja das ganz viel gelernt von diesen Dingen, über die ich da rede. Ja. Wenn sie es hinkriegen, wird es auch eine Videoaufzeichnung geben. Das heißt, man kann sich das dann angucken. Cool. Nachgucken. Wenn man nicht vor Ort ist. Der Macoon-Apfel ist tatsächlich eine Mischung aus Macintosh und Jersey Black. Ah ja. Jersey Black, das ist so eine schöne Überleitung. Noch eine Randnotiz. Jersey Black. Ja. Barry. Blackberry. Ja, die Nachricht kam heute rein, BlackBerry hört jetzt auf, Handys selber zu machen. Ah, ja, macht Sinn. Finally. Das hat lange genug gerade gedauert. Ja. Ja. Gut, und in diesem Sinne, wenn ihr jetzt keinen BlackBerry mehr kaufen könnt, dann stellen wir euch jetzt andere Produkte vor, die ihr kaufen könnt und konsumieren. Ich fange an mit einem Hardware-Accessory für iOS-Geräte. Und zwar, ich stehe öfter mal vor der Situation, dass ich mir denke, ich hätte eigentlich gerne so einen externen Speicher für mein iPhone, also so wie man das von diesen Android-Geräten kennt, wo man einfach SD-Karten reinstecken kann. Sowas hätte ich eigentlich gerne, aber das geht ja alles nicht aus Gründen. Gerade wenn man jetzt irgendwie so ein iPhone hat, das potenziell relativ voll ist und man möchte dann auch irgendwie Videos aufnehmen und dann machen die alles, die ganze Platte zu und irgendwann kann man keine Fotos und Videos mehr aufnehmen, dann ärgert man sich. Und gerade wenn man dann irgendwie sagt, ich fahre in Urlaub ohne MacBook und so und dann hat man ein Problem. Und dieses Problem löst dieses Gerät, das ich vorstelle, das ist nämlich das sogenannte Leaf iAccess. Und was dieses Gerät ist, ist im Prinzip einfach das, nämlich ein SD-Karten-Slot für iOS-Geräte. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe jetzt schon ein paar irgendwie Lösungen mir überlegt, inklusive Camera Access Kit und so, aber das funktioniert alles nicht so gut, weil man da nicht beliebige Files drauf kopieren kann. Und gerade wenn du dann nicht mit der eingebauten Foto-App deine Videos machst, sondern mit was anderem, dann hast du da ein Problem. Und dieses Leaf iAccess funktioniert tatsächlich so, dass du sagen kannst, hier über die eingebauten iOS-Share-Mechanismen zwischen Apps sagen, kopier mal diese Datei dahin und dann kopiert das automatisch auf die lustige SD-Karte, die hinten in deinem Gerät drin steckt. Und dann ist alles gut. Und ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert und finde das ein potenziell sinnvolles Gerät. Also du gaukelst dem Telefon nicht vor, dass es mehr Speicher hat, sondern du hast einfach eine externe SD-Karte, auf die du was kopieren kannst mit den iOS-Share-Funktionalitäten. Ah ja. Ja, also falls jemand so nach so sucht, das kann ich empfehlen, das ist nicht schlecht. Cool. Gut, als nächstes auf der Liste haben wir Assemblance. Ja, die PS4-Library wird immer dünner. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles durchgespielt, was mich irgendwie interessiert. Und die anderen Spiele kommen erst noch oder gibt's nur für Xbox und so weiter. Die vielen Exklusivtitel, die es nur für Xbox One gibt. Nee, die es zuerst für Xbox One gibt. Man muss ja eigentlich heutzutage eher nur noch warten, bis dann der Kram auch für die PS4 kommt. Genau, ich habe mal wieder mit Agar gespielt und zwar dieses Mal Assemblance. Assemblance wirkt am Anfang erstmal wie so ein, weiß gar nicht, Walking Simulator ist jetzt falsch gesagt. Eher wie Stanley Parable, ohne dass es lustig ist, sondern ein anderes Genre. Psychothriller, glaube ich, nennen sie es. Du bist in einer Art Holodeck gefangen und das Holodeck projiziert deine Erinnerungen. Okay. Also fängt ganz lustig an, du hast auch so eine Stimme, die aus dem Off spricht, der Computer, der also ein bisschen wie bei Portal, kannst dann so Bruchstücke deiner Erinnerungen besuchen, indem du in dieses Holodeck reingehst. Die Szenen sind auch ganz klein, weil die Holodeck-Kammer auch klein ist, also nicht so verrückt wie bei Star Trek, wo das Holodeck 2x2 Meter hat und die dann stundenlang durch die Gegend latschen. Ich habe mir immer so vorgestellt, unten diese Laufbänder, die da eingebaut haben müssen. Ja, die haben doch irgendwelche Reibungsdämpfer oder irgendwas. Oder werden die gebeamt währenddessen? Stimmt, die werden immer von einem Fleck auf den nächsten gebeamt. Ja, genau. Ich fand es spannend, so diese Geschichte zu entdecken. Es ist lustigerweise sehr, sehr obskur, das Spiel. Auch die Interaktion ist sehr obskur. Du latschst durch die Gegend und löst Dinge aus, indem du ranzoomst. Also indem du dir sie halt genauer anguckst mit dem Zoom. Und es wird so eine leicht unheimliche Story erzählt, teilweise auch traditionell, so mit Notizen und so, die du findest und so. Ich fand es aber recht stimmungsvoll. Wir haben es mit Genuss gespielt bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann ein bisschen auseinandergefallen ist für uns, weil es dann super obskur geworden ist. Oh. Also es wird immer obskurer. Also und zwar von dem, was muss ich überhaupt tun? Ja. Es gab aber ein paar sehr, sehr schöne Aha-Elemente, wo ich mir gedacht habe, aha, ja, ich habe es rausgekriegt, was da zu tun ist. Das Interessante ist, also es gibt so mehrere Achievements, die du da auch kriegen kannst, wie das halt auf der PS4 so üblich ist. Und das Interessante ist, dass, glaube ich, so die ersten 2 Wochen oder so, das eine Achievement überhaupt niemand rausgekriegt hat, dann haben sie so ein Subreddit aufgemacht und ein Steam-Thread und alle haben zusammengearbeitet, um rauszukriegen, wie man dieses Achievement kriegt, und es ist super obskur und super schwierig auch überhaupt hinzukriegen. Das. Okay. Aber das fand ich einen ganz netten Aspekt. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn mehr, sich da mit anderen Leuten zusammenzuschließen, weil jetzt ist es in the wild. Hm. Ich habe mir dann das White Achievement. Ja, genau. Ah. White Shift. Hm. Ich habe mir dann das auf YouTube angeguckt, was ja dann fast äquivalent ist vom Spaß her, sich das dann da noch zu holen. Ich fand, dass sie dann das Ende ein bisschen enttäuschend gemacht haben dafür, dass also wie schwierig ist dieses Achievement zu kriegen. Aber ja, insgesamt konnte ich die erste Hälfte des Spiels empfehlen, und man kann dann da auch einfach aufhören. Es ist relativ kurz, aber stimmungsvoll. Cool, das klingt ja ganz interessant. Story eigentlich auch, ja, also das ist jetzt, es ist jetzt nichts Besonderes, aber irgendwie, also keine besonders neue Story oder so, die man sonst noch nicht gesehen hätte. Ja, aber also es hat Spaß für so einen Snack zwischendurch gemacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute sofort frustriert sind. Hm. Du musst dich ein bisschen drauf einlassen. Okay. Dann halt jeden Stein umzudrehen, aber die Szenen sind halt auch relativ klein. Mhm. Gut. Als nächstes auf der Liste habe ich was ich auch schon, was durch meinen Twitter-Feed schon geisterte und ich sehr interessant fand, und da bin ich sehr gespannt darüber zu hören, nämlich es geht um Pixelhunde im iOS-Spiel Dogsled Saga. Dogsled Saga, ein Mushing Simulator. du spielst einen Mascher, und das eine Mascher ist eine Person, die Hundeschlittenrennen fährt, und fährst Hundeschlittenrennen. Ja. Die Mechanik ist super easy. Du musst eigentlich nur deine Hunde füttern, indem du ihnen so Hundekuchen vorwirfst. Mhm. Die Mechanik ist, dass du mit dem Finger auf das iPhone tippst, dann fährt so ein kleiner Zielpfeil auf die Hunde ganz nach vorne und wieder ganz nach hinten. Und wenn du loslässt, dann schmeißt du diesen Hundekuchen, und da musst du halt deine Hunde richtig erwischen, um sie zu füttern, damit sie nicht langsamer werden beim Fahren. Die Bedienung ist super tight, und dann gibt's noch so ein paar Späßchen wie du musst manchmal springen und pipapo. Die Hunde verheddern sich in den Leinen. Das musst du dann wieder enttangeln, aber das ist halt im Grunde so im richtigen Moment an die richtige Stelle tippen. Und dazwischen hast du einen so ein Teammanagement-Simulator wie von Fußballmanager und so weiter bekannt, dass du halt deine Hunde trainierst oder ausruhen lässt, wenn sie erschöpft sind, und dann hochskillst. Kannst du auch Hunde kaufen und verkaufen? Ja, du kannst Hunde kaufen, verkaufen. Du kannst dann später noch Leute einstellen, die für dich die Hunde trainieren, wenn du so viele Hunde hast, dass du sie nicht alle selber trainieren kannst. Du kannst in höhere Ligen aufsteigen, wo die Tracks dann schwieriger zu spielen sind. Also wo mehr Hindernisse sind, wo manchmal Wind ist, wo der Schnee schlechter ist, die Sicht schlechter ist. Also ist ein Kernspielprinzip relativ solide umgesetzt und angereichert durch halt so die üblichen Variationen. Es hat keine Überraschungen, es macht aber Spaß zum Spielen, und es ist so ein netter Zeitvertreib. Es sieht halt super süß aus auch. Also keine Ahnung warum, aber meine erste Assoziation war so Altos Adventure. Stimmt, ja, weil Skifahren. Meine erste aber spielerisch kannst du es vergleichen, oder hast du es gar nicht gespielt? Das sagt mir gar nichts, Altos Adventure. Okay. Meine erste Assoziation war ja wirklich irgendwie eine hochauflösende Amiga-Version von Winter Games. Weil ja, dieser Grafikstil ist so ein bisschen retro. Ja, guckt euch das mal an, wenn ihr auf Pixel und Hunde steht. Ich habe noch eine kleine App für alle Leute, die irgendwie versuchen, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Die heißt Streaks. Und was man damit macht, ist im Prinzip zu markieren, was man so getan hat. Also ich habe zum Beispiel einen Streak, der heißt irgendwie 3 Liter am Tag trinken, Wasser trinken. Mhm. Und wenn man das schafft, dann kann man das abhaken für den Tag. Und je länger man das abhakt, desto länger wird quasi diese Reihe von Streak, also die, wird dieser Streak, ich weiß gar nicht, was ist der deutsche Begriff für einen Streak, eine Lauf. Ein Lauf, genau, ein Lauf haben. Die Serie. Ja. Ist ein relativ schönes Interface für solche wiederkehrenden Aufgaben. Man kann dann auch irgendwie definieren, ich möchte was zweimal die Woche nur machen oder ich möchte irgendwie viermal am Tag das machen oder jeden zweiten Donnerstag sollte ich eigentlich. Und da kann man sehr viel customizen. Sie haben auch sehr viele Icons eingebaut, aus denen man quasi dann auswählen kann, um da das noch zu illustrieren. Und sie haben auch viele Tasks schon quasi als Vorschlag drin. Also zum Beispiel so Sachen wie Gitarre üben oder Exercise oder Do Your Homework, so Kram. Den Hund rausbringen. Solche Sachen sind schon voreingebaut quasi, aber man kann auch seine eigenen Tasks definieren. Funktioniert auch gut auch mit der Apple Watch zusammen. Das Interface ist sehr simpel. Eigentlich sieht man, wenn man das aufmacht, eben nur seine Streaks, die man dann durch Tappen und Draufbleiben quasi aktivieren kann oder abhaken. Wenn man dann noch editieren will, dann ist es so ein bisschen fummeliger, weil da muss man das einmal antappen, dann bekommt man so eine Kalenderübersicht, wie lange dieser Streak jetzt schon quasi anhält und wann man es geschafft hat und wann nicht. Und wenn man ja, die dann... Was ganz schlimm ist, wenn du was editierst, dann kommt der Knopf, wenn du fertig bist, der heißt erledigt. Was in dem Zusammenhang total bescheuert ist, weil ich habe nicht die Aufgabe erledigt an dem Tag, das will ich nicht eingeben, sondern ich will sagen, ich habe jetzt das Bearbeiten fertig. Ja, auf Englisch heißt der done, insofern macht ein bisschen mehr Sinn. Aber da muss man dann 3D touchen noch. Das ist ein bisschen umständlich. Aber sonst ist es eine gute App, sieht gut aus. Kann ich empfehlen. Die schaut aus, als hätte sie auch Health-Integration, also als würde die Schritte, die du läufst, zum Beispiel gleich selber zählen. Genau, also du kannst auch, wenn du zum Beispiel dein Wasser über irgendeine App trackst, kannst du auch automatisch deine Flüssigkeitszufuhr kannst du da auch automatisch quasi das mit einem Streak verbinden. Cool. Hat ein Apple Design Award gewonnen dieses Jahr. Sie haben es auch, glaube ich, in einem Video mal vorgestellt, oder vielleicht war es auch bei den Apple Design Awards, dass sie halt so toll finden, dass die App auch die Erinnerungszeiten von deinem Verhalten lernt. Ja. Also wenn ich die eine Tätigkeit eher abends mache, dann erinnert mich auch die App dann irgendwann abends. Genau, also Zähneputzen erinnert sich zum Beispiel morgens und abends zum Beispiel in solche Geschichten. Cool. Und das war dann im Prinzip auch schon unsere Agenda für heute. Habt ihr noch was? Nee, oder? Wir haben bestimmt was vergessen, aber es fällt uns jetzt nicht ein. Elon Musk fliegt auf den Mars. Stimmt. Ja. Aber das, das hat noch ein bisschen Zeit. Genau, das dauert noch ein bisschen. Und demnächst wird Chalo Chalo erscheinen auf Steam am 24. Oktober. Das ist ein Spiel, was wir mal erwähnt haben vor 3 Jahren, glaube ich, was da schon auf der MS rumliegt. Ich dachte auch schon, das wäre schon lange draußen, aber ja. Ein Rennspiel. Ja, heutzutage sind manche Spiele eben sehr, sehr lang in so einer offenen Beta. Ja, ja. Und aber da können wir dann sicherlich irgendwann mal drüber sprechen. Das wird toll. Gut, aber bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und wünschen euch eine angenehme Restwoche und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Bis dann. Tschüss. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, HRC. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. This dude is coming at me. I just smiled and let him be. The dude brought his own rope. He put the bullet in the gun, so I'm just gonna shimmy. Hillary, shimmy. Woo, okay. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, HRC. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, Hillary. Okay. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, HRC. Shouting wrong. Are you wrong? You're wrong. No, I'm not. Murders are up. I will get my gym helper on. He is a flightless bird. I think I'll never say another word. I'll just be singing this song. Hillary, shimmy. Woo, okay. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Woo, okay. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Woo, okay. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. HRC. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Okay. Okay. shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Woo, okay. Shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy.